Mancher hat ihn noch von der Penela-Zeit her im Bücherregal, mag sich nicht davon trennen. Schloss Rodriganda, vom Rhein zum Mapimi, Benito Juarez, Trapagaierschnabel, der sterbende Kaiser. Eine souverän geschriebene Mischung aus Abenteuer, Detektiv und historisierendem Fortsetzungsroman, über dem sicher viele Schulaufgaben ungemacht blieben. Kreuz und quer hin und her auf den Kontinenten spielend und besetzt mit den Prototypen, die der Verfasser in Natura und Fantasie aufgetrieben hatte. Dem polternden treudeutschen Oberförster mit Zipperlein, dem gerissenen Bösewicht in vierfacher Ausfertigung, dem piekfeinen Lord, der anmutig leidenden Gräfin, dem ausgewechselten Erben und so weiter und so fort. Und sie alle überstrahlend, der Arzt Dr. Sternau, Martha Vase, der Herr des Felsens. Eine neue, magisch anziehende Variante des mehrfach bewährten Edelmenschen. Perfektes Illusionsego des einst von der Gesellschaft verstoßenen Autors. Der eine Karl sonnte sich im Glanze des anderen Karl. Die Absicht war nicht zu verkennen und sie verstimmte keinen seiner Freunde. Es war so eine Art Rettungsring, den er anlegte, um sich psychisch über Wasser zu halten. Dazu noch einmal Kurt Ries. Aber, und dies ist vielleicht entscheidend, die Figuren Karl Mays waren nicht nur Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Irgendwann in seinem Roman, in allen seinen Romanen, bekamen sie, und nur der Himmel allein weiß, wie das geschah, wirklichen Atem. Sie lebten, sie bewegten sich aus eigener Kraft. Man sah die Drähte nicht mehr, an denen Karl May zog. Und das Wichtigste, die Leser wünschten nichts sehnlicher, als dass sie am Leben bleiben möchten. Doch trotz Sternau und Old Shatterhand, trotz Winnetou und Kara Benemsi, immer waren die verschrobenen Sonderlinge die sympathischsten Leute. Der Einzelgänger, der Eigenbrötler Karl May, liebte die Selbstpersiflage, er kostete sie aus. Der Narr, der die anderen zum Narren hält, wie etwa dieser unmögliche Yankee-Geierschnabel, gelang ihm auf Anhieb bis in die feinste psychologische Nuance. Kerl, wer ist er denn in Wahrheit? Aber ich verbitte mir jetzt jede Flunkerei. Da schob Geierschnabel sein gewaltiges Primchen aus der einen Backe in die andere, spitzte den Mund und schoss einen Strahl braunen Tabaksaftes dem Alten so nah am Gesicht vorbei, dass dieser erschrocken zurückfuhr. Millionen Donnerwetter, fluchte der Hauptmann. Was ist denn das für eine Schweinerei? Glaubt er etwa, dass wir hier Spritzenprobe halten, he? Mich anspucken zu wollen? Ein Glück, dass er mich nicht getroffen hat. Wenn ich spucke, spucke ich. Und ich will den sehen, der es mir verbietet. Wer nicht getroffen werden will, der mag mir aus dem Weg gehen. Wissen Sie, was ein Scout ist? Nein. Spritzte Geierschnabel mit verächtlicher Miene seinen Tabaksaft ins Kaminfeuer, sodass es aufzischte. Sie wissen es nicht? Das weiß doch jeder Mann. Es gibt Westmänner, die einen so scharfen Ortssinn besitzen, dass sie nicht irre gehen, auch da, wo sie noch nie gewesen sind. Eine jede Karawane, eine jede Jagdgesellschaft muss einen oder mehrere Scouts bei sich haben, wenn sie nicht zugrund gehen will. Ein solcher Scout bin ich. Donnerwetter, so kennt er alle Wege und Stege der amerikanischen Wildnis? Man sieht es ihm aber gar nicht an. Ich habe wohl ein etwas dummes Gesicht. Sehr dumm. Fuhr dem Alten der Saft mitsamt dem Primchen gerade an die Weste. Mich anspucken? Mich, den großherzoglich-hessischen Oberförster und Hauptmann von Rodenstein? Er, Himmelhund, muss Keile kriegen, so gewaltig, dass er auf dem Boden liegen bleibt wie drei chloroformierte Nachtwächter. Kommt er etwa aus Amerika oder Mexiko herüber, nur um sich über mich lustig zu machen, so hau ich ihm dieses Mexiko so lang um den Kopf herum, bis er weder Mexi noch Co. mehr singen kann. Meint er, andere Leute können nicht auch spucken? Und er spie zielsicher auf Geierschnabels Stirn. Der Yankee wischte sich die unerwartete Gabe vom Gesicht, zwar mit Gelassenheit, doch nicht ohne Missbilligung. Anfänger, wie kann er es wagen, einen amerikanischen Prärieläufer dumm zu nennen? Glaubt er etwa, ein hiesiger Oberförster sei klüger als ein guter Präriejäger? Wenn er mich nach der Kleidung einschätzt, die ich heute trage, so ist er sehr auf dem Holzweg.